schlagen, Herzen fragen, suchen Frieden in der Welt. Abvertrauen, Gott kann bauen, was nie mehr zusammenfällt. Christus ist unser Friede. Unser Herz ist so lange unruhig in uns, bis es zur Ruhe findet in ihm und dann nach außen hin seinen Frieden ausstrahlen kann, über Länder und Grenzen hinweg. Last 40 years I've traveled this world from one end to the other, and I've noticed one thing. People from every land, every nation search in their heart for one thing: peace. And I've found that peace in the person of Jesus Christ. Ik kom uit Holland en wij hebben een lange weg moeten gaan om te vinden dat God overal is en dat hij wil wonen in het hart van een mens. Want hij is de vredevorst. Christus wint zich, Christus regaat, Christus heerlijk. Runt om i världen söker människor efter fred, efter frid. I Jesus Kristus finns, bor friden. Den frid, den freden vill jag överlämna till dig. If you looked in the front of your programs, you'll see that this church was built 745 years ago. That means that for that long people have been worshiping God here, and that makes it all the more wonderful that we can join them tonight. Christ est venu sur la terre. Il est venu pour vous, pour moi, pour nous tous. Son sang a coulé pour nous afin que chacun qui croit en lui soit sauvé et n'aurait pas le jugement éternel. 안녕하세요. 이렇게 모두 주 안에서 참석해 주셔서 감사합니다. 우리 모두 다 같이 힘을 합하여 세상에 나가서 땅 끝까지 예수님의 복음을 전하는 귀한 주님의 증인이 되기를 바랍니다. 기도드립니다.